Meyers Hinnerk. Grad ausgestreckt in der Ebene und Hof an Hof lag das alte friedliche Dorf, die Häuser mit Stroh gedeckt. Und jedes Haus hatte rückwärts sein Gärtchen und hinter jedem Gärtchen sein Ackerfeld und durch jedes Feld ging ein Grasweg, ein breiter, nach der heckenumgrenzten Wiese und hinter sämtlichen Wiesen stand der hohe, schattige Wald. Es war ein heiterer Tag zum Anfang des Herbstes, wenn durch die Luft schon die silbernen Mettken schweben. Aus allen Gehöften, wie nachmittags gewöhnlich, kamen die kleinen Hirten und Hirtinnen mit ihren Kühen. Auch Meyers Hinnerk hatte zwei, eine schwarze und eine braune, am Strick, um sie, zunächst den Grasweg beweidend, allmählich der Wiese entgegenzuführen. 12 Jahre war er alt, flachshaarig und wohlgenährt. Längst war ihm die verblasste leinene Hose zu eng und zu kurz geworden. Hintendrauf, einander gegenüber, gleich einer blauen Brille, saßen sogar schon zu seinem Verdruss zwei zirkelrunde dunklere Flicken, ein Werk der nährigen Mutter, die immer behaupten wollte, in alten Hosen sehen jung am strammsten und gesundsten aus. Gelehrsamkeit war Hinnerk sein Fall nicht. Dennoch, während die beschränkten Tiere am Boden ihr Futter suchten, zog er sofort sein Katechismus aus der zugeknöpften Jacke hervor. Mit helltönender Stimme, in steter Wiederholung, prägte er die Aufgabe für den folgenden Schultag in den widerspenstigen Schädel. Seine Kollegen im Felde weithin vernehmlich übten dieselbe Lektion. Sie wussten warum. Küster Bockelmann, der Meister der Schule, besaß einen kniffigen Rohrstock, der die schlummernden Seelenkräfte selbst im Voraus vorzüglich zu ermuntern verstand. Nachdem das dringende Geschäft der Bildung des Geistes somit glücklich erledigt war, widmete sich unser Hinnerk einer mehr freien, gemütvollen Tätigkeit. Auf dem Rücken der schwarzen Muku an geeigneter Stelle begann er Haare zu zupfen und bildete so auf der entblößten Haut ein großes lateinisches L. Hierbei, sinnig vertieft, sang er leise den Namen Lina vor sich hin, indem er auf dem I besonders lange quinquilierend verweilte. Mittlerweile hatte er die Wiese erreicht, schloss das Tor, nahm den Kühen den Strick ab und ließ sie grasen nach Belieben. Wo ein Kuhjunge hütet, muß natürlich ein Feuer sein. An sich schon dem Auge ergötzlich, bei kühlem Wetter auch willkommen der Wärme wegen, ist es geradezu unentbehrlich für das Braten der Kartoffeln. Demnach vor allen Dingen sammelte Hinnerk feine Spricker und brach dünne Knüppel aus der Hecke. Da es zur Zeit noch keine Reibhölzchen gab, musste er erst emsig pinken, bis an den Zunder der richtige Funken sprang. Einen Topf Hede hatte er mitgebracht. In ihm ward der glimmende Schwamm gehüllt, durch Weifen und Pusten die Flamme entfacht, zunächst dünnes, dann dickes Holz regelrecht drüber geschichtet, und hochauf loderte bald ein erfreulicher Scheiterhaufen. Beiseit, schon früher aus Zweigen und Placken erbaut, stand Hinnerks zwar enge, doch trauliche Hütte. Aus dieser entnahm er das von ihm selber geflochtene Weidenkörbchen, begab sich ins Feld hinaus und kehrte zurück mit 2 Dutzend der dicksten Kartoffeln und 5 jungen Mäusen, die er beizu im Neste erwischt und getötet hatte. »Dort sind viel fette Happen für uns Kätkins, der Hus«, dachte er schmunzelnd. Noch waren zum Einlegen der rötlichen Knollen nicht Kohlen genug reif. Infolgedessen kriegte Hinnerk sein Messer heraus. Ein wertvolles Werkzeug. Für 3 Mariengroschen hat's ihm der gute Vater gekauft, auf dem Markt in der Stadt. das kleine Öhr am Heft, um's mit einer Schnur an der Hosentasche zu befestigen, war übrigens eine Sicherheitsvorrichtung, die Hinnerk verschmähte. Er flötete, prüfte am Daumen die Schneide, fällte eine stattliche Doldenpflanze und verfertigte aus ihren hohlen Stängeln ein niedliches Schmökepfeifchen, denn sich täglich ein wenig im Rauchen zu üben, hielt er für nötig, und was den Tabak betrifft, so schien ihm recht trockenes Haselnusslaub für den Anfang nicht übel. Sein gestopftes Pfeifchen zu entzünden, näherte sich Hinnerk der Feuerstätte. »Hutbe«, rief eine Mädchenstimme, und Nachbars Gretlisje, ein munteres, hübsches, rothaariges Kind von 11 Jahren, kroch durch ein Loch in der Hecke. »Was willst du denn hier?« fragte Hinnerk sehr kühl. »Helpen«, erwiderte sie kurz und keck. Ohne weiteres legte sie die Kartoffeln ins Feuer, hielt dem Hinnerk einen glühenden Span auf die Pfeife, setzte sich aufs Rasenbänkchen in der Hütte und lud ihn ein, zu ihren Füßen sich niederzulassen, wozu er sich nach einigem Zögern auch wirklich entschloss. Liebkosend nahm sie ihn beim Kopf und unterzog denselben alsbald einer genauen Besichtigung. »Ich finde ja nichts«, rief sie enttäuscht. »Das glaube ich wohl«, meinte er. »Hat gestern unsere Großmutter alles knickt.« Aber Gretlisje, ganz leise, leise, krabbelte weiter im Haar. Ein wonniges Rieseln lief ihm den Rücken hinunter. Die Pfeife entsank seiner Hand, die Augen schlossen sich halb. In solch einem dämmerigen Zustand sagt der Mensch manches, was er sonst wohl verschwiegen hätte. »Sag eins, Hinnerk«, fragte sie behutsam. »Hast du denn auch all ne Braut?« »Schwarze Haare hat sie und glinster schwarze Augen und...« Er stockte. »Oh, nun weiß ich schon«, rief Gretlisje. »Kösters Lina ist es. Die ist ja 10 Jahr älter als du.« »Das tut nix«, sagte er. »Und wenn sie auch 1000 Jahr älter ist?« »Tja«, meinte Gretlisje dagegen, »wenn man Verwalter Klütke mit seinem langen Schnurrbart nicht würde.« »Den Kerl schlag ich tot«, rief er heftig. »Und dann komm sie her und häng dich ab«, entgegnete sie. »Erst hemmen«, lachte er, »die längsten Mettwurst hol ich und lauf weg und versteck mich eben in der Schöne in Heu.« »Oh, was ein Narr!« Mit diesen Worten gab ihm die Gretlisje einen verächtlichen Schubs und sprang aus der Hütte. »Kiek noch die Kartoffeln«, rief Hinnerk ihr nach. »Tu es selbst«, und weg war sie durch die Hecke. Er versuchte auszuspucken. Es ging aber nicht recht. »Fein Schmöcken werden auch so dröge in Hals«, murmelte er in sich hinein. Eben graste die rote Kuh mit dem strotzenden Euter vorüber. Er strich ihr sanft über den Rücken. »Woha!« Das gute Tier stand still. Dicht hinter ihr setzte er sich in die Hurke, zog eine Zitze zu sich her und melkte einige Spritzer in den weit geöffneten Mund, dass es strullte. Im selben Augenblick, so war es vorher bestimmt im Lauf der Dinge, hob die Kuh ihren Schwanz, indem sie ihn, des größeren Nachdruckes wegen, zugleich schraubenförmig verkrümmte, nicht ohne warmen Erfolg. »Ha, ha, ha, das ist dir just recht«, lachte und rief wer von seitwärts herüber. Oben in einer hainbuchenen Hucht saß die Gretlisje und sah zu mit Vergnügen. »Ole Affe«, war alles, was Hinnerk darauf sagte. Vermittels eines Grasbüschels, ohne sich zu sehr zu erregen, brachte er die Sache bald wieder sozusagen ins Reine. Und nun ging's an die Kartoffeln. Sie schmeckten ihm trefflich, auch musste er sich schneuzen mitunter, auf natürliche Art, daher wurde er um Mund und Nase schön schwarz übermusselt. Jetzt aber fiel ihm was Wichtiges ein. Aus dem Murk, dem heimlichen Versteck unter der Rasenbank, entnahm er ein absonderlich merkwürdiges Schießeding. Einen ausgehöhlten Ast, mit Draht umflochten, seitlich mit Zündloch versehen. Eine Tute voll Pulver, das er beim Krämer gegen Eier sich eingetauscht, er wusste die verborgensten Hühnernester, kam gleichfalls zum Vorschein. Kräftig wurde geladen und mächtig war der Knall. Das schüchterne Reh, das kurz vorher aus dem Wald in die Wiese getreten, entfloh in Eile. Angelockt durch den Schuss dagegen wurden drei andere Hütejungs, Kort, Krishan und Dirk. Zum zweiten Male ward das Geschütz geladen, zum zweiten Male ballerte weithin das Echo im Wald entlang. Hiernach setzten sich die vier behaglich ans Feuer, alle schwarz um die Mäuler. Krishan besaß einen richtigen Tonpfeifenstummel, gefüllt mit echtem Bauernkanaster, den er direkt, doch unter der Hand, von seinem Alten bezog. Jeder der Reihe nach tat einen tüchtigen Zug daraus. Kort danach gab einen saftigen weinsauren Apfel zum Besten. Jeder der Reihe nach tat einen tüchtigen Biss hinein. Dirk aber führte bei sich einen knorrigen Eichenstock, dessen Griff ein menschliches Antlitz vorstellte, von Dirk selber geschnitzt. Der Knittel zur Besichtigung ging gleichfalls reihrund. Besonders genau sah Krishan das Bildnis sich an. »Dönnersrock«, rief er, »das ist ja der Küster. Vorgestern hat er mich gehauen, und von Torge tun mir die Lenden noch weh.« Und ehe Dirk es verhindern konnte, brach Krishan den künstlichen Stock vor dem Knie ab und übergab ihn den Flammen. »Hurra«, jubelten die Jungs, tanzten ums Feuer, häuften grüne Ellernzweige darauf und erzeugten so einen großen, herrlichen Dampf, der als duftiger Schleier die Gegend umhüllte. Die Sonne ging unter. Vom Dorfe her tönte die Abendglocke. »Es ist Zeit«, mahnte Hinnerk, »die Bähglocke läutet.« Jeder eilte zu seinen Kühen, um sie am Strick nach Hause zu geleiten. Angenehme Gerüche, die Vorboten des Abendessens, wehten ihnen entgegen und erregten die Gemüter zu Jauchzen und Gesang. Küster Bockelmann, die lange Pfeife im Munde, führte an seiner Gartenpforte mit Verwalter Klütke ein gemütliches Dämmergespräch. »Es gibt andere Wetter«, sprach er. »Die Kuhjungs schreien heut so im Felde.« »Ganz recht, Herr Kanter, vor der Sonne stand eine verdächtige Wolke«, stimmte Klütke ihm bei. In dem kam Lina gesprungen. »Papa«, rief sie schon von Weitem, »der Pfannkuchen wartet. Ei, sieh da, Herr Verwalter, wollen Sie nicht mitessen bei uns?« »Wer könnte einer Einladung von solch reizender Seite widerstehen?« erwiderte Klütke, verbindlich den Schnurrbart streichend. »Dat dir de Düvel wat backet«, knurrte Hinnerk, der gerade vorüberzog, mit einem grimmigen Seitenblick. Als er den elterlichen Hof erreichte, strich schon leise miauend die Katze an ihm hin. Dankbar nahm sie ihre fünf kleinen Mäuse in Empfang. An der Tür stand die Großmutter, ihren Liebling erwartend. »Mönche, so schwarz siehst du aus«, rief sie bei seinem Anblick erschrocken. Eilig führte sie ihn in den Hintergrund des Hauses, wo das Küchengerät stand, rieb ihm Kopf und Gesicht mit dem feuchten, geschmeidig fettigen Schüsseltuch und trocknete ihn ab mit der Schürze. In der Dönze baumelte bereits der brennende Trankrüsel an dem verstellbaren Haken. Auf der Tischplatte lag ein Haufen dampfender Kartoffeln, daneben auf rundem Brett stand das köstliche Pannenstippelse, bereitet aus geglühtem Rüböl und gebratenen Zwiebeln. Vater und Mutter tunkten schon ein. Hinnerk nahm dicht bei der Großmutter Platz. Sie pellte ihm sauber die schönsten Kartoffeln ab. Zwei verzehrte er, nicht eben geschwind. Dann klappte er entschieden sein Messer zu. »Wie viele hast du denn bei der Wiese schon gegessen?« fragte sorglich die Großmutter. »Ein Stücker 12, mehr nicht«, erwiderte er gähnend. Die Großmutter befühlte ihm den Leib. »Na«, meinte sie beruhigt, »dann kannst du wohl feste liegen diese Nacht.« Das tat er denn auch. Überhaupt, seine Herzenssorgen waren nicht so bedrückend, dass sie ihm jemals die nächtliche Ruhe störten. Selbst dann nicht, als 3 Monate nachher Verwalter Klütke, der ein kleines Gütchen gepachtet hatte, sich mit der schönen Lina vermählte. Und so geht's zu in dieser neckischen Welt. 10 Jahre später hat die Gretlisje ihren Hinnerk doch noch gekriegt.